Center for Entrepreneurship, Tanja Wattmann, Skew Parks. Mhm. Spreche ich es richtig aus? Ja, Skew Parks. Mhm. So in meinen Worten ein Holzwürfel, ja. Ein bisschen großer Holzwürfel, als Zimmer, als Hotelzimmer, mhm. So, in dem man einigermaßen gut leben kann, sehr gut, ja. In interessantem Ambiente. Kann man das so ausdrücken? Genau, also wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten an interessanten Orten an. Das macht unser Skew wirklich. Das ist ein Holzwürfel mit einer Seitenlänge von 2,8 Metern. Und gestartet sind wir mit der Idee, die wir allerdings nicht selber hatten. Also deswegen, wir haben die Idee nur ausgebaut, übernachten in Freibädern. Eine sehr naive, schöne Idee, aber ich wette mit Ihnen, dass bei Ihnen überall so Fragezeichen schon aufpoppen, weil wir sagen, das geht doch gar nicht. Deswegen brauchen wir jetzt schon 2 Jahre, um das umzusetzen. Und es stehen aber schon 5 dieser Cubes in Prinzenbad, Sommerbad Kreuzberg, vielleicht haben Sie davon gehört. Ja, hier sind wir. Also ich finde das eine gute Idee, und zwar so Doppelnutzung. Nicht immer für jede Funktion ein Ding machen, nur fürs Schwimmen, für die paar heißen Tage, ein ganzes Schwimmbad, sondern mehrfach nutzen. Die Natur macht das immer. Jeder Grashalm hat, habe ich gelernt, mindestens 6 Funktionen. Sie geben dem Schwimmbad wenigstens eine 2. Funktion. Dass man da übernachten kann, ein paar Vorteile hat man. Ich hatte einen großen Swimmingpool zur Verfügung, größer als sonst im Hotel, und so ein bisschen Restauration und tagsüber viel Volk. Ja. Nachts ist man unter sich. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Eigentlich eine schöne Idee. Es ist auch eine schöne Idee. Also ich war gestern Abend noch sehr lange im Prinzenbad, und schon allein dieses Gefühl, wenn man abends so bei so Kerzen in einer großen Runde sitzt, und man muss dazu sagen, man darf nicht nachts schwimmen gehen, das ist ein großes Manko. Aber das ist einfach so ein Gefühl, was jeder nachempfinden kann, dieses Campinggefühl, dieses Draußensein und das mitten in der Stadt. Und das ist das, was uns auch die ganze Zeit am Leben gehalten hat. Und ja, und wie Sie sagen, die Idee fußte, die hatten damals 2 Designer. Und das hieß halt wirklich, dieser Skew sollte ein nützlicher Parasit sein. Also er schließt sich an eine Infrastruktur an, die da ist, sanitäre Anlagen und dann noch irgendwie ein Highlight, das, der Pool. Und wir liefern im Prinzip nur noch diese Zusatzdienstleistung Schlafen. Und das war mal als Franchise-System gedacht für Freibäder und auch für Sommerbäder. Wir haben die Idee noch ein bisschen weitergesponnen. Also Doppelnutzung. Das ist schön, dass das ausdrückt. Ein Parasit ist aber eine intelligente Art von Parasit. Ist sehr negativ besetzt, aber der Natur häufig, dass ein Teil die anderen so nutzt. Sie haben ja eine ganze Reihe von Ideen da. Also das Ganze liegt an dem Fahrradweg oder an dem gedachten Fahrradweg. Da gibt es auch Fahrräder zu leihen, ja. Elektrofahrräder. Da haben sich Gedanken dazu gemacht, wie man die aufladen kann. Ja, also wir sind nochmal einen Schritt zurückgegangen gedanklich, haben gesagt, okay, wenn das in Schwimmbädern möglich ist, dann ist das ja sowieso auch denkbar, dadurch, dass diese Würfel ja eigentlich genehmigungsfrei sind, weil das so eine Art fliegender Bau ist, kann man die nahezu überall aufstellen. So, ist natürlich auch sinnvoll für touristische Regionen wie zum Beispiel Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt nicht so die hohe Besucherfrequenz ist, die hinzustellen. Die Investition ist nicht so hoch, als würde man ein Hotel bauen. So, würde sich nicht lohnen. Dementsprechend haben wir dann gedacht, okay, wenn man die in Freibädern aufstellen kann, dann kann man die auch entlang einer, zum Beispiel eines Radwegs aufstellen, Berlin-Usedom. Hat den Charme, dass man dann als Fahrradtourist über uns buchen kann. Und es ist auch geplant, diese Zahlenschlösser per SMS oder per Internet anzusteuern, wie diese deutschen Bahnfahrräder, die man so kennt. Also dass man, oh cool, oh, ich bin gerade müde, ich gehe mal schlafen. Das wollen wir 2012 verwirklichen. Damit wir uns den Holzwürfel ein bisschen vorstellen können. Da ist eine Matratze drin oder ein richtiges Bett. Wie ist der denn ausgestattet drin? Da sind richtig Betten drin. Also es ist im Prinzip so eine Zwischenform zwischen Hotelzimmer und Zelt. Also für alle die sagen, so ein Zelt krabbeln möchte ich nicht mehr. Gibt es ja irgendwann, ich finde es auch noch toll, aber es ist irgendwann, tut es weh, wenn man auf Knie, na egal. Da stehen richtig Betten drin und auch super bequeme Matratzen. Das heißt, es ist halt wirklich, wenn man dieses Campinggefühl sucht, es ist genau das, was es das bietet. Also ein Spiegel ist noch drin, aber sanitäre Anlagen sind komplett außerhalb. da nützt man das Schwimmbad mit den sanitären Anlagen. Moment, also gedacht war es so, wir haben aber gesagt, wir machen natürlich unsere eigenen. Also für unsere Gäste gibt es die eigenen, da wird auch dafür gesorgt, dass nach Hotelstandard halt alles sauber ist. Ich habe mal gelernt, dass so ein Hotelzimmer, so international ein Hotelzimmer zu bauen, im Schnitt so ungefähr $100,000 kostet. Mhm. Da ist Ives wahrscheinlich sehr viel preiswerter. Ein Zehntel. Auch doch so viel? Naja, weniger als ein Zehntel. Man muss dazu sagen, dieses Cubes sind aus Massivholz, Brettsperrholz, wer sich da ein bisschen mit auskennt, und die ist so ein Hightech-Holz. Also die können halt super gut Feuchtigkeit zum Beispiel aufnehmen. Wenn man so über Nacht zu dritt in so einem Ding schläft, dann kann man sich vorstellen, da passiert auch ein bisschen was mit der Luft. Dieses Holz kann das sehr gut aufnehmen und es sorgt auch für ein unwahrscheinlich gutes Raumklima. Und die Würfel im Freibad sind zum Beispiel auch ganzjährig geplant. Das heißt, die müssen natürlich auch eine gewisse Isolierwirkung haben. Die haben auch eine Wandstärke von 10 cm. Und da kann man im Winter auch, wenn man sich noch eine Decke überzieht oder so? Genau, geplant ist dann eine Infrarotheizung, weil die halt nicht so viel Energie kostet, anzuschließen. Ja, und das ist für das Freibad geplant. Für die Radstrecke wird man sehen. Ich denke, im Winter wird es eher nicht so viele Radtouristen geben. Da werden die wahrscheinlich vom Netz genommen, sozusagen. Ja. Also 2,8 Meter Kantenlänge, das ist so ungefähr so ein Viereck. Ja. Da passt eine Matratze rein und noch irgendwas, ein also Tisch oder so? Zwei Betten rechts und links. Ja. Und es gibt, weil die auch 2,80 hoch sind, ist nochmal eine zweite Ebene, da ist auch nochmal ein Bett. Und jetzt müssen wir gucken, ob zwischen den beiden Betten, wir sind ja jetzt erst gerade gestartet, zwischen den Betten nochmal ein Tisch steht oder ein Spiegel. Das wird vielleicht auch individuell anders sein, je nachdem, was für ein Feedback von den Gästen kommt. Kann man diese Würfel auch dann wie so ein Baukastensystem aufeinanderstellen? Nein, nicht gedacht. Noch nicht, aber spannend. Wer weiß, ja, wenn vielleicht kann man so auch Gesetze umgehen. Man weiß es nicht. Also eine Leiter oder ein Strick oder sowas. Ja, warum nicht? Also wir sind offen für neue Ideen. Also wir haben ja schon eine ganze Reihe Ideen. Ich habe geguckt, Sie haben den ersten Preis gewonnen im Businessplan-Wettbewerb. Das waren wir damals nicht, das waren die zwei Designer. Die haben wirklich nur für die Idee, es gibt ja drei Stufen im Businessplan-Wettbewerb, wer das kennt, in der ersten Stufe wird lediglich die Idee, also nicht das Konzept dahinter, nur die Idee prämiert. Und ja, die haben den ersten Preis gewonnen und wir, mein Projektpartner, ist dadurch auf die beiden aufmerksam geworden. Ja, und Sie haben das übernommen oder arbeiten mit denen zusammen? Wir arbeiten phasenweise noch mit denen zusammen, wobei sich die Idee als solche ist noch die gleiche geblieben, aber das Konzept, was dahinter ist, das ist halt komplett anders und auf wirtschaftlich tragfähige Füße gestellt. Wir sind ja eine GmbH und müssen halt auch gucken, dass Geld wieder reinkommt. Ja, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema. Mhm. Wie zeigt sich das oder wie haben Sie das gerechnet? Was ist die Ertragsmechanik? Einnahmequelle ist die Menschen, die da übernachten. Genau, also erstmal wirklich das Vermieten dieser Betten, das ist so Hauptertragsquelle. Und wie kann man sich das vorstellen? Da kommen dann Zimmermädchen am Morgen oder wer macht denn die ganze Verwaltung? Also die Verwaltung machen erstmal wir selbst. Wir haben auch die Auflage, eine 24-Stunden-Rezeption zu führen. Deswegen macht es eigentlich auch so teuer, diesen Betrieb zu führen. Aber sowas wie Reinigungsdienstleistungen werden eingekauft. Also da Komponenten... Holen Sie sich von außen Komponenten. Und Sie müssen 24 Stunden Rezeption. Auflage. Das hat man Ihnen. Ja. Das ist immer so ein Stichwort Bürokratie. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Da kommt jemand mit Holzwürfeln und sagt, wir sind jetzt ein Hotel und stellen das in einem Schwimmbad auf. Kommen da nicht Scharen von Bürokraten und. Ich sage ja, der Ansatz ist sehr naiv und wenn ich gewusst hätte, dass wir 2 Jahre dafür brauchen. Nein, also ich weiß, warum ich noch dabei bin, aber es ist ja aktuell wirklich das Problem, dass wir politisch nicht gewollt sind. Also dass wir alles umgesetzt haben, wir haben die Finanzierung umgesetzt, den Pachtvertrag fürs Prinzenbad und jetzt stoßen wir halt an Grenzen, weil es heißt, in Friedrichshain-Kreuzberg möchte man Grünflächen schützen. Kann ich verstehen. Aber wir liefern auch einen Mehrwert für die Gemeinschaft, ist meine Meinung. Also, weil wir Teil des Bäderbetriebs sind. Wir sind nicht irgendwie von außen, ja, wir sind von außen Investor, aber jeder Gast, der bei uns kommt, ist Badegast. Das heißt, wir zahlen ja auch eine Pacht, Geld in dieses defizitäre, naja, also Bäder sind teuer und... Berlin ist bekannt, dass das nicht im Überfluss lebt, sondern eigentlich über seine ökonomischen Verhältnisse. Ja. Aber trotzdem hat es da Widerstand, ist nicht gewollt. Sie sagen politisch nicht gewollt. Sehr großen Widerstand, wobei wir mal politisch gewollt waren, muss man mal dazu sagen. Also wir sind ja überhaupt nur so weit gekommen, weil es damals hieß, wir wollen dieses Projekt, wir wollen es hier im Prinzenbad und wir wollen es genau an dieser Stelle. Und jetzt heißt es plötzlich, der Flächennutzungsplan sieht nicht vor, dass wir da hinbauen dürfen. Ja. Also erst wollten sie uns und jetzt sagen sie, nee, wollen wir doch nicht. Und das ist... Es tut weh, weil das halt wirklich... Klar, jetzt war das Kind beinahe auf der Welt und jetzt kommt diese Bürokratie. Das ist ein Thema, also Bürokratie und Entrepreneurship passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das Arbeitsstättengesetz, alle diese Sachen sind natürlich das Gegenteil von dem, was so Garagengründer im Kopf haben und auch das Gegenteil von Innovationen. Zumal man auch sagen muss, dieser Flächennutzungsplan ist von 1960. Das Prinzenbad ist flächenmäßig das größte Bad in Berlin. Es hat wirklich Grünflächen von 6 Fußballfeldern. Also es ist wirklich, es hat 24.000 Quadratmeter Grünfläche. Wir haben weniger als ein Zehntel davon, also knapp 2.000 und bringen aber auch Umsatz, muss man mal dazu sagen. Ja. Also es wäre eigentlich rein wirtschaftlich sinnvoll. Sehr vernünftig, es ist eine Doppelnutzung für beide Seiten. Es geht ja leider nicht um wirtschaftliche... Ja. Haben Sie eine Idee, warum Sie in Ungnade gefallen sind? Nee, es geht halt tatsächlich, es ist Wahlkampf, das merken wir. Und da lassen die Grünen leider nicht mit sich spaßen, zumal sie ja... und es geht halt wirklich um die Grünflächen und sie also es wird sich jetzt natürlich... Ich meine, klar, wir können hier eine rein rechtliche Diskussion führen... Der Flächennutzungsplan sieht vor Bäderbetrieb und wir waren ganz zu Anfang, waren wir ja Teil des Bäderbetriebs. Aber jetzt werden wir umdefiniert. Jetzt heißt es, ihr seid ein gewerbliches Hotel. Ja. Und das ist. Und die Dachbegrünung, lese ich hier, die hilft auch nicht. Ich kann ja sagen, unten das Grün weg, aber oben wieder drauf. Aber da darf ja keiner drauf sitzen. Also Grünfläche heißt, man muss auch drauf sitzen können. Also sonst hätte ich gesagt, da kann man es ja wieder mit wettmachen. Ja. Da ist ja eine ganze Menge an grünen Ideen auch drin. Also angefangen von den Energiesparlampen, Sonnenkollektoren, Sonnentanken, Just in Time. Was ist das? Es geht darum, dass die sogenannten Pedelecs, Elektrofahrräder, also man will natürlich auch diesen Radtourismus fördern, wenn man irgendwie gehandicapt ist. Also man ist, wir haben es gehört, dass wenn Paare weiterhin zusammen Radfahren wollen und der typische Radtourist ist Mitte 50 und kinderlos und aktiv auf jeden Fall noch. Und wenn ein Teil zum Beispiel sagt, er schafft die Strecke nicht oder er ist halt wirklich gehandicapt körperlich, gibt es diese Elektrofahrräder. Und diese Elektrofahrräder haben den Nachteil, dass die Akkus brauchen. Und das ist ja schon eine Organisation an sich, halt immer dafür zu sorgen, dass die auch irgendwo geladen werden, weil der Radweg Berlin-Usedom ist ja schon ein bisschen länger, also da reicht eine Ladung nicht, glaube ich. Und bei uns kann man die halt wirklich auswechseln, also dass man sich darum nicht mehr kümmern muss, weil die sind halt schon just in time geladen, wenn man da hinkommt und man kann sie auswechseln und sofort weiterfahren. Also man wechselt das Fahrrad und man wechselt auch den... Nee, das Fahrrad wechselt man nicht, also das wird wohl, ist wohl standardisiert. Aber das Fahrrad ist sozusagen auch im Verleih und dazu diese die Batterie. Auch, ja. Ja. Wenn das im Prinzenbad nicht geht, was sind denn die Alternativen? Also ein gutes Geschäftsmodell steht immer auf mehreren Beinen, nicht? Wenn das hier wegfällt, ist noch ein zweites. Ist ein bisschen krummer, nicht mehr so schön, aber steht immer noch. Haben Sie über andere Beine nachgedacht? Also eigentlich dieses Gesamtkonzept heißt ja, also wir brauchen für diesen Radweg einen Headquarter sozusagen, eine Zentrale, von der aus dieser Radweg gesteuert wird. So, und jetzt ist natürlich, wir sagen ja, wir bieten Übernachtungen in außergewöhnlichen Standorten. Jetzt ist natürlich erstmal jedes andere Bad, was halt die Fläche hat, denkbar. Aber wir sind natürlich auch offen für alle Ideen, die kommen. Also grundsätzlich kann man die Dinger so nicht der Flächennutzungsplan oder was anderes vorsieht, hinstellen. Also man das geht schon. Wobei wir sagen müssen, wir haben eine Sonderbaugenehmigung für die ersten 5 Scubes. Die stehen auch seit heute. Wir haben morgen eine Pressekonferenz und eine Informationsveranstaltung, wo wir halt nochmal sagen, dass wir uns so leicht aber auch nicht vertreiben lassen, weil das ist jetzt hier nicht vorbei. Ja. Was wären Alternativen? Schwimmbäder, aber sind ja nicht mit den Schwimmbädern verheiratet. Es können doch auch andere Flächen sein. Also diese Idee der Doppelnutzung gilt ja für einiges andere auch. Ja. Was könnten wir uns da noch vorstellen? Flughafen Tempelhof oder wäre zum Beispiel, haben wir auch schon drüber nachgedacht, weil das ist, es gibt auch irrsinnig viel Fläche dort und attraktiver Standort, das ist allemal. Ja. Ist auch zentral, also für Kurzzeittouristen auch interessant und auch vielleicht für Berliner, die sagen, sie wollen jetzt nicht groß in Urlaub fahren, sie wollen... Also wir hatten erstaunlich viele Buchungen aus Berlin selbst, weil das so Urlaub mitten in der Stadt ist, ohne viel Aufwand. Ja. Und das... So ein Sicherheitsproblem, also da ist ja so ein Schwimmbad, hat immerhin den Zaun und so, da ist man ja ein bisschen sicherer. Ja, gut, also ich sag mal, hier müssen wir auch die 24-Stunden-Rezeption haben. Das da wird es auch wieder Auflagen geben. Sicherheitssystem drin. Wenn so einer kommt wie Strauß Kahn oder so. Ja, also wir haben ja auch geplant, im Prinzenbad sollen ja auch Überwachungskameras da sein, damit derjenige, der in der Rezeption sieht, okay, damit auch sieht, was passiert. Weil sie praktisch ein Hotel im Freien sind und ja. Bisschen. Da ist eine Tür vorne dran, die man auch zusperren genau, kann. Genau, und ein großes Fenster ist auch drin. Also die Frage kriegen wir häufig. Das halt wirklich, ist da auch ein Fenster drin? Natürlich ist da ein Fenster drin. Und es ist wirklich, ich kann Sie nur alle einladen, mal vorbeizukommen, sich das anzugucken, weil es ist wirklich toll eigentlich. Ja. Wie transportiert man diese Dinge? Da ist oben ein Haken dran? Oder wie nee. Kann man das? Die müssen auseinandergenommen werden und zusammengebaut, oder? Genau, die sind so konzipiert, dass die Holzpaneele so groß sind, dass sie halt auf einen LKW passen. Und dann werden die vor Ort montiert. So sind die, die wirklich dauerhaft stehen. Aber es wird noch eine zweite Version geben, die mobil ist, also die man auch relativ schnell auf- und wieder abbauen kann. Was zum Beispiel Festival Wacken hat angefragt, da müssen wir uns auch was zu überlegen. Also es ist wirklich, wir hatten während der Gründungsphase nicht mit zu wenig Ideen zu kämpfen, sondern kann mir vorstellen, jeder von Ihnen hat immer drei andere Ideen, wo man die Dinge hinstellen kann. Ja, und deswegen, wir freuen uns über Unterstützung oder auch über neue Ideen. Ja, bei so einer Idee, die ist ja relativ leicht nachzuahmen, haben Sie sich Gedanken gemacht, wenn das jetzt ein großer Erfolg wird, dann gibt es bestimmt die Nächsten, die das aus Holz, aus Plastik, aus irgendwas nachahmen. Sie sind der Pionier, wie kann man das, ist ja oft ein Thema von jeder Idee, wenn sie erfolgreich ist, ich bekomme Imitatoren, wie kann ich mich dagegen schützen? Gibt es eine Idee dazu? Also zum einen habe ich gelernt, dass es ja scheinbar, obwohl der Gedanke sehr einfach ist, nicht einfach umzusetzen ist, zumindest nicht in Deutschland. Macht keinen Spaß in der Hinsicht, aber gut. Nein, wir entwickeln ein System, um die Scoops miteinander zu verbinden, also auch virtuell. Es wird gerade, aktuell wird ein Programm dazu installiert, dass die Scoops intelligent werden. So viel dazu. Mehr muss ich erstmal nicht sagen. Wenn nachts einer das wegfährt, hochhebt, genau, dann geht bei uns eine Alarmglocke an. Alarmglocke an und dann verfolgt, wo das mit dem Fahrrad hingebracht wird. Ja, vielleicht sammeln wir so ein bisschen Ideen. Erstmal hier in der Runde eine Art Crowdsourcing. Mhm. Also jetzt, wo das Prinzenbad nicht mitzieht, wäre ja doch aktuell, wo kann man jetzt rasch eine Alternative finden, rasch, die diesen Start ermöglicht und das, was Sie da alles investiert haben und vorbereitet haben. Vielleicht geben wir das mal einen Moment in die Runde. Ja. So auf Zuruf, lauter Zuruf, lauter Zuruf. Stichworte, rufen Sie laut. Die Würfel auf Stelzen bauen, sodass genug Luft ist, dass das Gras da unten weiter wächst. Würfel auf Stelzen bauen. Winken ab? Ja, würde aber die Grundproblematik nicht, weil es geht ja darum, dass wir ein Hotel sind, nach Auslegung des Bauamtes, aufgrund, weil wir stellen ja 40 ins Prinzenbad, ist geplant. Wir können auch weniger aufstellen, aber grundsätzlich eine gute Idee natürlich. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Politik sich so verarschen muss. Also es geht nicht so sehr, dass das Grün kaputt gemacht wird, sondern insgesamt, dass man es nicht aufstellen darf. So habe ich verstanden. Ja. Lauter Zuruf, ja? Frage zur Doppelnutzung. Das Rückgrat bildet ja wahrscheinlich eine Infrastruktur von Gaszellen, dass man irgendwo die Möglichkeit hat, sanitäre Strukturen zu nutzen. Ist das das Rückgrat? Das ist, ja, wobei wir die auch selber liefern können. Also das ist, deswegen macht es, also dieser, eigentlich ist, wir machen den Würfel und wir machen auch das Konzept dahinter, also wir passen, jeder Standort ist ja anders, der funktioniert anders. Also im Prinzip jeder Businessplan, der halt um einen Standort drumherum ist, das ist das, was wir liefern und denkbar ist wirklich der Standort, wo man es aufstellen darf. Also von dem her müssen Nasszellen noch nicht mal sein, weil wir können die im Zweifel auch liefern. Inwieweit sind Sie dann noch Nutzer von einer anderen Infrastruktur? Dann bauen Sie ja selber schon Ihre Infrastruktur. Laut zu rufen. Achso, Entschuldigung. Nein, also wir können, also ich sage nur, daran soll es nicht scheitern. Natürlich der Grundgedanke ist, sich da anzuschließen, parasitär. Aber das schließt nicht aus, dass man trotzdem wohin geht, wo es diese sanitären Sachen nicht gibt. Ja, noch Ideen dazu? Festplätze, wo man zum Beispiel einen Zirkus hat oder Festplätze. Kirmes. Ja. Wenn das nicht da ist, können Sie das schon. Ja, Problem ist nur, dass die wirklich dauerhaft stehen. Also dieses Jukes wiegen so, halt wirklich über eine Tonne und die sind die müssten da. Kann man nicht zu leicht, ja. Die müssten länger stehen. Ja. Das Areal rund ums Badische? Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Wenn sich da jemand meldet, dann wäre ich sehr glücklich. Nein, also klar. Wir sind Finanzprobleme, die würden sich freuen. Es gibt da eine interessante Idee, und zwar gibt es was Ähnliches, die bauen Blockhäuser auf Flößen und durften auch kein Hotel bauen und haben im Prinzip diese so eine Art Blockhaus im Prinzip auf einen Fluss gebaut und dieses Fluss in einen Nebenarm der Elbe gesetzt, und zwar ist es ein Bergland. Mhm. Und damit konnten sie im Prinzip diese Hotelgenehmigungen umgehen. Gibt es ein uraltes Prinzip, kommen wir aus Bamberg, da haben die Bürger, glaube ich, im 12. Jahrhundert oder wann, ins Wasser gebaut, weil da sozusagen die Rechtslage anders war, wenn man im Wasser baute. Und deswegen ist das Bamberger Rathaus, wer es kennt, ist in die Regnitz gebaut und hat zwei Brücken von beiden Seiten. Die haben das schon damals so gelöst. Also es ist kein neues Problem, dass eine Bauaufsicht kommt und sagt, darf nicht gebaut werden. Venedig, ja, also große Beispiele. Die Flucht in Räume, die sonst nicht beansprucht werden. Haben wir noch andere? Ja, es gibt ja arme Gemeinden in Deutschland, die ein oder andere, und die haben auch ganz schöne Wälder oder große Parks, aber kein Geld. Und man könnte mit diesen Gemeinden verhandeln, dass man da ein paar Cubes stellt. Ja, wir sind offen für alle, die sagen, Sie mögen kommen. Problem ist nur, also an diesem aktuellen Problem in Berlin, ist, wir brauchen natürlich auch einen Standort, der für Touristen interessant sind, ist, weil dieses Geschäftsmodell läuft natürlich auch wie ein Hotel oder wie ein Hostel, wir brauchen ja auch gewisse Einnahmen. Wenn wir diesen großen diesen Park haben, dann lohnt sich auch wieder kleinere Einheiten irgendwo in die Pampa zu stellen. Weil es muss die Fixkosten sozusagen, die müssen über den einen zentralen Standort aufgefangen werden. Und dann macht es auch Spaß, es ist ja skalierbar. Man kann die Dinger überall hinstellen und jeder Würfel an sich bringt wieder mehr Einnahmen. Aber man braucht halt ein großes Headquarter, wenn man so will. Und dann lohnt sich das auch. Gleichzeitig ein Referenzprojekt. Genau, das war ja unser Pilotprojekt und auch sehr plakativ, von dem her. Ich weiß nicht, ob es ein Betriebsgeheimnis ist, Sie müssen es nicht sagen, aber natürlich interessant, ab welcher Auslastung sind Sie break-even? 60%, 80%, 100% oder? Also 60 sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 60%, das ist auch realistisch. Das ist realistisch. Wenn jemand mit 90 oder 100% arbeitet, würde ich denken, kommt nicht hin, aber mit 60% ja. Und was ist denn so ungefähr der Preis, wenn man das für eine Nacht bucht? Fürs Prinzenbad war das jetzt für zwei Personen bei 69 Euro. Da ist die Eintrittskarte ins Freibad aber mit drin und ein Frühstück dabei. Also es ist Es liegt aber auch daran, weil wir sagen, wir wollen kein Billighotel sein. Also wir sind kein Hostel. Wir werden oft damit verglichen, aber dieser Eventcharakter, den wir haben, den wollen wir halt auch, also es hat eine gewisse Werthaltigkeit spüren lassen, weil die Preise ja doch sehr im Keller sind gerade. Okay, ja. Ist ja für Berlin nicht ganz billig, plötzlich, aber es ist auch nicht richtig teuer. Also Berlin, ein einfaches Hotel oder so, ist auch schnell 100 Euro, ohne dass es was Besonderes hat. Ja? Dann würde ich nochmal die Idee mit den Stelzen aufgreifen und vielleicht einfach wie in Bali oder Hawaii die Dinger ins Wasser stellen. Beim Club ist es unten drunter schön, also das kann ich mir zumindest vorstellen. Das Wasser bei Berlin. Ja, das ist jetzt eure Aufgabe. Neben dem Bahnschiff besteht auch so ein Containerschiff. Hm? Oder ist so ein Containerschiff. Und genau daneben begleiten wir ihn nochmal und wenn nur ihre Puppe daneben. So ein altes Containerschiff. So ein altes Containerschiff und die Dinger dann da rauf und dann haben wir halt dieselbe Musik. Das sollten wir. Noch Vorschläge? Jeder Stadtteil hat ja einen größeren Sportplatz. Also ich erinnere einen direkt an Kreuzberg angebunden, wo in der Mitte ein großes Fußballfeld ist, außenrum eine Laufbahn. Und weil die Laufbahn rund ist, ist an allen vier Ecken eine freie Wiesenstelle und der Sportplatz hat eigene Duschen und Klos. Ist auch auf jeden Fall eine Option. Also Sportplätze ist genau das Gleiche. Also die Zeit müsste eigentlich für Sie arbeiten. Es müsste auch den Gemeinden oder auch Berlin einleuchten, dass man nicht auf Dauer immer mehr Geld ausgeben kann, als man einnimmt und dass man ein bisschen Dinge, die man hat, mehrfach nutzen kann. Also die müssen eigentlich froh sein, wenn es Entrepreneurs wie Sie gibt, die da Hilfestellung leisten. Also dass die Bürokratie einfach ein bisschen von gestern. Zumal ein Aspekt, den ich noch sagen will, ist diese Station, sage ich jetzt mal, im Prinzenbad, war auch dafür gedacht, also wir bilden zum Beispiel schon aus, also wir haben einen Auszubildenden, uns auch sozial zu engagieren. Also Nachhaltigkeit ist ein sehr großer Begriff und jeder spielt damit, aber wir wollen das, was wir, wenn wir diese Idee überhaupt verwirklicht haben, wir sind ja so dankbar, wir wollen es ja auch wieder zurückgeben. So ist die Idee, nachhaltigen sozialen und ökologischen nachhaltigen Tourismus zu fördern. Und die Idee ist eigentlich so schön und ich verstehe nicht, warum die daran scheitert. Es gibt auch ein Foto, ist ein bisschen klein, aber man erkennt es vielleicht. Das ist auch so ein Kubus mit den Säulen davor. Da haben Sie so etwas. Wir haben Bilder auf den Würfeln und wir wollen die Stadtteile Berlins ausstellen. Hat den Hintergrund, dass Touristen, die hierher kommen, erstmal erschlagen werden von Sehenswürdigkeiten. Und es gibt Druckmöglichkeiten, die wirklich so großformatig zu bedrucken. Was zum Beispiel auch auf den Radwegen, die den Hintergrund hat, die umliegende Wirtschaft zu fördern. Also zu sagen, die Leute kommen an, übernachten da und werden gleichzeitig informiert über die Sehenswürdigkeiten, die drumherum sind, als Spiegel der Umgebung. Also wirklich, das hat auch wieder diesen fördernden Charakter, die Leute lassen dann auch ihr Geld da. Das ist der Sinn des Tourismus. Hier ist noch eine Idee. Ich würde vielleicht auch über Hallenbäder nachdenken. Da hat man das Grünflächenproblem nicht und Parkplätze oder so sind da ja oft außen rum. Also ich denke jetzt gerade an das Stadtbad Tiergarten am Hauptbahnhof, da ist ja auch eine riesige Brache, wo nur teilweise jetzt gebaut werden soll. Also so, manchmal haben die ja sogar noch Liegewiesen von alten Freibädern, die direkt angeschlossen waren. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, in die sanitären Anlagen reinzukommen, aber also wenn die Berliner Bäderbetriebe dann also sozusagen nicht die sind, die... Ich möchte dazu bitte nichts sagen. Ja, lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich glaube, wir alle finden das eine gute Idee. Vielleicht mal als Test hier, wer von Ihnen würde denn jetzt in einer fremden Stadt gedacht, in Paris oder London oder in Venedig, wo es teuer ist, wer würde denn, obwohl er vielleicht schon ein bisschen älter ist, in so etwas übernachten? Hand hoch. Also fast einstimmig. Fast alle, doch. Haben Sie auch die Möglichkeit, das mit einer Schallwand zu separieren, falls einer zu viel schnarcht? Sollten wir mal drüber nachdenken. Die Idee hatte tatsächlich noch keiner. Pax. Ja, nee, also ich glaube, wir wünschen Ihnen allen das Beste und lassen sich über solche Bürokratie nicht entmutigen. Das ist ein Zusammenstoß, der häufig vorkommt. Da sind Sie nicht das einzige Projekt, was da aneinander gerät. Die Erfahrung hatten wir auch. Der Holger Jonsson hatte lauter so Teekisten bei sich, wunderbar, als Trennwände, als alles Mögliche, kam die Arbeitsstättenverordnung, hochgefährlich hier. In 30 Jahren hat sich bei uns noch niemand verletzt. Aber die Arbeitsstättenleute haben gesagt, hochgefährlich, muss sofort geräumt werden. Und dann mussten sie los und solche langweiligen Büromöbel kaufen. Ich finde die viel schöner und viel origineller, aber das war auch sowas, ein Riesenbetrag. Und nur weil Leute, die nicht ihr Geld selber verdienen müssen, sondern oft nur in einer abgesicherten Rolle sind, machen den Entrepreneurs da Vorschriften, die von der Praxis oder von der Perfektion sind, die man nicht machen kann. Als Entrepreneur ist man eben Garagengründer, nicht umsonst wird das ja immer so genannt. Und alle Politiker sagen, Garagengründer, da brauchen wir viel mehr. Und im nächsten Moment, wenn sie sich umdrehen, kommen ihre Bürokraten und bauen das ab. Also das ist leider Gottes ein dickes Problem und da müssen wir alle zusammenhalten, dass wir da uns von dieser Bürokratie nicht unterkriegen lassen. Und deswegen hoffe ich, und wenn wir sie irgendwie unterstützen können, bin ich gerne dabei.